ist mal wieder Zeit, ich geh in mich und ich lass einfach alles passieren. Nimm mir den Block und Stift zur Hand und fang an zu meditieren. Ja, das Gefühl, es wächst in mir und ja, die Energie pulsiert. Wenn die Gedanken im Kopf verstummen und mich der Moment so inspiriert. Ich schreibe es auf ein Blatt Papier. Ja, Mann, ich schreibe es auf und frag mich oft, was passiert denn hier? Ich lass es einfach raus durch mich durch und durch den Stift aufs Papier. Und es fühlt sich so gut an. Ja, es fühlt sich so gut an. Aha, yeah. Das Leben ist ein Spiel und ich weiß, ich kann hier nicht verlieren. Hier könnt sich alle verletzen, doch der Kern wird ewig existieren. Wenn auch der Verstand so schnell vergisst, meine Seele kennt den Weg. Weil jeder ein Teil des Ganzen ist. Weil jeder ein Teil des Ganzen ist. Es ist mal wieder Zeit, ich geh in mich und ich lass einfach alles passieren. Nimm mir den Block und Stift zur Hand und fang an zu meditieren. Ja, das Gefühl, es wächst in mir und ja, die Energie pulsiert. Wenn die Gedanken im Kopf verstummen und mich der Moment so inspiriert. Ich schreib es auf ein Blatt Papier. Ja, Mann, ich schreib es auf und frag mich oft, oh mein Gott, was passiert denn hier? Ich lass es einfach raus durch mich durch und durch den Stift aufs Papier. Und es fühlt sich so gut an,